Der Unterricht war langweilig und ermüdend. Immer wieder fiel Mary Ann in einen Sekundenschlaf, aus dem sie dann peinlich berührt wieder aufschreckte. Doch schließlich sank ihr Kopf langsam auf den Tisch. Mary Ann, es ist schade, dass du meinen Unterricht nicht aufregender findest. Was kann ich tun, damit die Dame trotzdem aufmerksam bleibt? Wie? Oh, entschuldigen Sie, Mrs. Johnson. Das liegt nicht an Ihrem Unterricht. Ich habe in der letzten Nacht schlecht geschlafen. So etwas kenne ich ja gar nicht von dir. Na gut, da es eine Ausnahme war, lasse ich es noch einmal dabei bewenden. Danke, Mrs. Johnson. Warum hast du mich nicht geweckt, Victoria? Entschuldige, Mrs. Johnson war einfach schneller. Du musstest ja auch einschlafen, als sie fast schon neben uns stand. Schluss für heute, Schlafmütze. Ich bin auch müde. Aber wir treffen doch gleich Ben und Mr. Sikorsky. Ich hatte diese Nacht wieder einen seltsamen Traum. Weißt du, irgendwie wirkt alles so echt. Fast wie der, den ich neulich hatte, von Beth. So als wollte irgendetwas auf sich aufmerksam machen. Das hast du ja gar nicht erzählt. Ja, wir waren heute Morgen so spät dran und dann fing auch schon der Unterricht an. Hallo ihr zwei. Ich hatte heute das erste Mal bei Miss Walsh. Die ist vielleicht nett. Ich wollte gerade Beth davon erzählen. Dann kommen wir mit, oder Victoria? Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Aber wir müssen uns auch noch umziehen. Ben holt uns gleich ab und Victoria muss ja besonders hübsch für ihn aussehen. Gar nicht. Mrs. Johnson sagt immer, dass wir adrett aussehen sollen, wenn wir in den Ort gehen wollen. Ja, wenn Mrs. Johnson das sagt. Hallo Beth. Oh, du bist ja schon auf. Das Fieber ist weg. Hab nur noch etwas Schnupfen. Morgen darf ich wieder in den Unterricht. Schön, dass es dir wieder besser geht. Auch wenn ich mich bei Agnes beschweren muss. Diese untreue Seele hat mich in der Nacht alleine gelassen. Erst heute Morgen kam sie wieder durch das Fenster geschlichen. Vielleicht musste sie jemand anderem beistehen. Hört sich zwar komisch an, aber Agnes begleitete mich heute Nacht in meinem Traum. Worum ging's in deinem Traum? Erzähl mal, könnte wichtig sein. Hast du wieder was von mir geträumt? Passiert etwas Fürchterliches? Nein, Beth. Diesmal kamst du nicht in meinem Traum vor. Aber ich glaube, ich habe Mrs. Horowitz in meinem Traum gesehen. Sie sagte sowas, dass sie nicht die Erste wäre. Oh, warum träumst du immer sowas? Ich weiß es doch nicht, aber es war ziemlich unheimlich. Das glaube ich. Und es hat vermutlich etwas zu bedeuten. Also was genau hast du geträumt? Also zuerst war ich...